Hört überhaupt noch jemand Radio? Zwar läuft die Kiste überall, doch erhöht ihre Einbindung in den Alltag bloß die langsam unerträglich werdende Dominanz der Low Fidelity, der Breitbandlautsphäre und verstärkt zudem die von Adorno schon vor 50 Jahren konstatierte Regression des Hörens. Produktiv sind diese Musak-Teppiche höchstens noch für Bauern, deren Kühe bei entsprechender Beschallung durch die Verkehrssender ein wenig mehr Milch hergeben. In den Berieselungsprogrammen verselbstständigt sich ein unbeirrbarer Optimismus, der es inzwischen völlig müßig erscheinen lässt, zuzuhören, den Inhalt des Gesagten nachzuvollziehen, da die Stimme sich zunehmend in reinen Klang verwandelt, das heißt immer stärker, jedoch unkontrolliert und bewusstlos von rein musikalischen Kriterien strukturiert wird. Die extrem künstliche, unvermittelte, von Inhalten unabhängige Erregung der allzeit frischen Moderatoren, das ist die bittere Kehrseite der Universalisierung von Sprache durch Musik. Sie bedingt eine eklatante Entsinnlichung, die den Bauch als Argument nur vorschiebt, damit sich knallharte Werbestrategien noch lockerer umsetzen lassen. Somit wird er nur dicker, nicht aber sensibler. McDonalds kulinarisches Universum oder besser Imperium als Rap. Ja, ja, ich bin zum ersten Mal hier bei McDonalds. Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich so auf der Pfanne? Tja, wie wär's mit Hamburger und Fischmeck oder Cheeseburger? Na klar, Big Mac und Pommes Frites, das ist doch einfach wunderbar. Chicken McNuggets 6,9 oder auch mal 20 Stück. Und wie wär's mit einem herzhaft deftigen McRib? Hamburger Royal mit Käse, ja, da liegen Sie richtig. Mexikaner, Chefsalat und Vitamine sind wichtig. Apfeltasche, Cola, Schick, Kaffee, Kakao schön heiß. Und zum Abschluss ist doch logisch ein McSundae-Eis. Die gehetzten Partikel der Realität werden in die verlogene Tapete der Musik hineingewoben. Jeder Riss, jeder Defekt wird zum Blümchenmuster umgearbeitet. Die Moderatoren der Verkehrssender singen in gesprochener Sprache die Songs weiter, die gerade zu hören waren. Als Nachrichtensprecher üben sie sich in zynischer Anbiederung nach dem Motto, was kommt denn da zur Studiotür herein, das soll die Wirklichkeit sein, dass ich nicht lache. Kurzhörspiel-Kabarett in Permanenz. Eingebettet in Originalnachrichten und eine diffuse Atmosphäre gnadenloser Fröhlichkeit. Material für Collagen. Immer neue Musik. Die Emanation des Schwachsinns. Seine Normalität und Verständlichkeit sind international. Ferdinand Krivet bastelte eine gebündelte Hochgeschwindigkeits-Speed-Version dieser kosmopolitischen Jingles. The personal one-to-one relationship between the listener and the broadcaster. Sonntagnachmittag zu Hause. Sie zu Hause, wir hier im Studio. Anywhere there's a radio. And a listener relationship, radio, listener, one-to-one-to-one-to-one-to-one-to-one relationship between the listener and the listener and the listener and the listener and the listener and radio, and the universe. Total information service. Talking. International. International. International. International. International. International. International. Versione nazionale e internazionale. Hier also die paralysierende Totalität von Werbung, die die Unterhaltungsbranche ästhetisch schon längst eingesackt hat, sodass Werbespots, Nachrichten, Kommentare und Unterhaltungsmusikteppiche bald nicht mehr unterscheidbar sein werden. Dort die jungen Konzert- und Disco-Besucher, die ihre Umwelt als Maske aufstülpen, die sich mythisch geben und bedeutungslose Parolen nachsprechen. Sie unterhalten sich darüber, wie etwas gemacht ist, nicht über Inhalte. Viele kleine Szenen, soziale Gruppen. Ohne Verbindung untereinander. Ausgestattet mit einem Arsenal peinlich genauer Gesten, sprachlicher Idiome, bis ins Detail festgelegter Kleidung. Schwächliche Rituale gegen die Hybris der Vernunft. Schutzlose Behauptungen gegen den Verlust des Körpers. Einsamkeit, Tod. Favorisiert wird der Jargon der Graffiti, der Hieroglyphen und Markenzeichen. Referenzlose, kryptische Zeichen bedingen Strukturen, die sich gegen Aussagen sperren. Priorität gewinnen inhaltliche Andeutungen und formale Präzision. Davon künden auch die visuellen Entsprechungen der musikalischen Slogans. Der freien Bildassoziation in Videoclips sind keine Grenzen gesetzt. Vorausgesetzt, der Rhythmus stimmt. Tell me about your childhood. to three. I was hooked to a machine just to keep my mouth from spouting junk. Ha! Must have took me for a fool, 'cause they chucked me out of school, 'cause the teacher knew I had the fun. But tonight I'm on the edge, that has chucked me in the fridge, because I'm burning up. I'm burning up. With the vision in my brain, and the music in my veins, and the dirty rhythm in my blood. Filmtechniken überschwemmen die musikalischen Parameter. Es darf wieder gebastelt werden. Handwerkliche Stimmigkeit, eine Zauberformel. Das Material ist frei verfügbar. Einzig die Hinwendung zum Mikrokosmos verspricht der musikalisch ernsten Elite noch Entdeckungen. Die Fata Morgana der Unendlichkeit auf dem Weg ins Detail wendet jedoch den Imperialismus bloß nach innen. Ohne Gespür für die selbstzerstörerische Kraft dieser Suche erobern Naturwissenschaftler wie Musikavantgardler die Welt der Atome bzw. der Viertel- und Sechzehnteltöne. Atmosphärisch gleicht dieser verkrampfte Impetus dem Paroxysmus einer leerlaufenden Maschine. Die Zukunft jedoch liegt nicht im Fortschritt der Entdeckung dem Neuen, sondern in der elektronischen oder auch mechanischen Verarbeitung des Vorhandenen, der Materialvorgaben wie Erfahrungen. Fraglich, ob im Zuge dieser Aneignung bzw. Neuzusammensetzung historische Bezüge verarbeitet werden. Die Gefahr der Beliebigkeit jedoch droht den Produzenten wie Vermittlern der ehemals so hehren, ernsten und kritischen Kunst. Ihr Selbstverständnis bedarf einer gründlichen Revision. In einem Bereich, wo Verspätung der Tod ist, im Pop, wo eine halbe Stunde darüber entscheidet, ob etwas ganz großartig oder nur ein ausgelutschter Professorenhosenträger ist, kann man nicht ungestraft anfangen, ernst zu nehmen. Und noch dazu die behäbige, sich meist überhaupt nicht bewegende und wenn dann millimeterweise sich voranschleppende Welt des Geistes, Reinhard Götz. Dem Pragmatismus diktiert das technische Know-how die Richtung. Primitive und avancierte Methoden treffen aufeinander, vermischen sich. Scratchen und Samplen zum Beispiel. Gelangweilte schwarze DJs versetzen dem Soul den Todesstoß, indem sie einerseits ihre Ansagen verlängern und immer rhythmischer gestalten, andererseits eigene Einlagen hinzugeben, das heißt den Plattenteller mit abgehackten Bewegungen hin und her schieben und später auch Stücke von anderen Plattentellern mit einbeziehen. Scratchen also, melodische Perkussion mit den Fingerspitzen am Tellerrand und Regler auf, Regler zu. Keine Melodien mehr, nur noch kleine, unscheinbare Motive. Die Texte werden immer unverständlicher, eingebettet in zunehmend viele verschiedene Klänge. 48 Spuren gehören mittlerweile zum Alltag oder aber im Slang vorgetragen. Die Stimme wird zum Rhythmusinstrument. Pausen zwischen den einzelnen Stücken verschwinden, werden zugekittet. Und die Sample-Technik? Digitale Speicherung von Tönen und Klängen, egal welcher Herkunft. Als Diskette in den Computer eines Tasteninstruments eingegeben, sind sie spielbar. Das heißt, lassen sich zeitlich und in der Tonhöhe variabel, einzeln oder zu mehreren beliebig abrufen. Soweit das Ohr noch hört. In Form einzelner Stücke, als komponierter Teppich oder als akustischer Alltag. Selbst produziert, als Obertonreihe während lauter Konzerte, als Mediensalat zu Hause oder als Kompaktlieferung Videoclip. Bewusst entstanden oder blindlings wie von selbst mündet die weitverzweigte Schnipselästhetik in die Totalität des Kunstgewerbes. Selten reichen diese Potpourris über die Bedürfnisse musikalischer Kreuzworträtsler hinaus. Oder die Versatzstücke werden endlos gedehnt. Zur Versöhnung. Mit dem schicken Hinweis auf Meditation und Besinnung. Ambient Music. Musak für anspruchsvolle, doch abgespannte Reisende in großen Wartehallen. Zusammenhänge werden zerstört. Historische Recherchen als überflüssig angesehen. Rezeptionsweisen fremder Kulturen oder Zeiten werden Ungeduld, Nervosität und einfachen Rhythmen unterworfen. Eingemeindet in die Hörgeschwindigkeit des Hip-Hop. Der Anspruch auf High Fidelity, hohe Wiedergabetreue, beschränkt sich zunehmend auf rein technische Qualitäten und gilt der Kompensation. Verfeinerte Aufnahme- und Wiedergabetechniken sollen die strukturell immer dominantere Low-Fidelity-Geräuschwelt des Alltags vergessen machen. Dieser basslastige akustische Brei führt allmählich zur allgemeinen Taubheit und lässt die früher ganz selbstverständliche Wahrnehmung einzelner Geräusche und Klänge unwahrscheinlich werden. Immer mehr kaum identifizierbare oder räumlich zu ortende Geräusche, immer weniger Perspektive, nur noch Gegenwart, kaum mehr Entfernungen. Endlos die Liste der Beschwerden. Doch wer das vernünftig kritische Auge einmal schließt, dem eröffnet sich die Welt der Gleichzeitigkeit. Grenzenlos, dunkel, wahnsinnig, ohne Horizont und mythisch. Die gesellschaftliche Renaissance des Hörraums. Musik übernimmt die Regie der Affekte. Und das Wort? Das Monopol der Schrift und des Alphabets ist gebrochen. Doch auch die Herrschaft des Visuellen schlechthin und damit die des Auges als dem Sitz der Vernunft scheint trotz einer gewaltigen Explosion an Bildern, die zur optischen Reizflut sich ausbreitet, erheblich lädiert. Bedingt durch Datenverarbeitung und die daraus resultierende beliebige Austauschbarkeit der Medien rückt Geschichte ihrem oralen Ursprung, dem Geschichtenerzählen, wieder näher. Indem also die Unterschiede zwischen den einzelnen Medien allmählich verschwinden, können sich Gefühle verbal allein kaum noch überzeugend artikulieren. Was sehen Sie? Was sehen Sie? Ununterbrochen! Unbeschreiblich! Ununterbrochen das unbeschreibliche Gefahr! Gewäsch! Gewäsch! Gewäsch! Die Möglichkeit der sprachlichen Sinnvermittlung und die des phonetischen Ausdrucks scheinen aufgrund ihrer objektiven Entsinnlichung und Sinnlosigkeit und nicht wie früher ob ihres Missbrauchs stark erschöpft, die Sprachhaltung, Betonungen abgenutzt. Müdigkeit und Unlust, dem isoliert gesprochenen Wort Glauben zu schenken, greifen um sich. Es werden nur dumme Gedanken ausgesprochen. Es wird nur Verkrüppeltes gesagt, wenn es noch so gut gedacht ist. Ist es doch verkrüppelt gedacht, wenn es noch so gut gesagt ist? Ist es doch verkrüppelt gesagt? Bindet sich eine Serviette um. Thomas Bernhard. Worte. Mir gesetzlos und ein Rattengewühl. Ich habe zu viele vergeben. Boto Strauß. Man muss viel Zeit miteinander verbracht haben, dass es perfekt wird. Aber sogar mit Fehlern. Wichtig ist ein Minimum am Vokabular. Nein. Nein, nicht einmal. Der Ton ist richtig. Nicht einmal, nein. Es genügt, einander nur anzuschauen, ohne zu sprechen. Bernhard Marie Koltes. Das Theater besinnt sich, wenn überhaupt, nur zögernd und schwerfällig auf seine Verwandtschaft mit dem Mythos und dessen originäre Theatralik. Noch immer vermag es all die archaischen Praktiken, die heute unvermutet wieder aufsteigen, nicht zu verarbeiten. Fühlt es sich dem Impetus der Aufklärung verpflichtet, kreist also verzweifelt reflektorisch um sein vermeintliches Ende. Thomas Bernhard zum Beispiel plagt sein williges Publikum mit dem Geschwätz alter Männer. Ein einziger Taumel der Beschimpfung, endlose Monologe, letzte einsame Reden. Jedes Stück führt vor, Worte bedeuten nichts mehr. Obwohl sie immer alles treffen sollen, bleibt alles weiterhin bestehen. Die Körper der Handelnden sind abgestorben, übrig bleiben Stimmen, die reden und reden. Stimmen von Rollstuhlfahrern, Philosophen in Anstalten, eitlen Mimen, Artisten, unterm Spätrum ächzenden Literaturgecken. Paranoiker und Fetischisten, ein Schauerkabinett der Künste und Künstler. Oder die Stehpartys von Boto Strauß mit mehr oder weniger gelangweilten Gästen, die ihre Bonmots und Geschichtchen aufsagen, brav und unbeteiligt. Philosophisches Fastfood. Nur wenige übergeben ihre Schreibkraft der Musik. Dem Jazz wie Ernst Jandl. Lieber ein Saxophon hätte ich ja auch an die Lippen geführt, anstatt mit dem Kugelschreiber an meine veränderten Zähne zu tippen mit der Frage, Was kommt denn dabei heraus? Was kann denn... Oder nimm Pop, wie Reinhard Götz. Pops Glück ist, dass Pop kein Problem hat. Deshalb kann man Pop nicht denken, nicht kritisieren, nicht analytisch schreiben. Sondern Pop ist Pop-Leben, fasziniert betrachten, besessen studieren, maximal materialreich erzählen, feiern. Es gibt keine andere vernünftige Weise, über Pop zu reden, als hingerissen auf das Hinreißende zu zeigen. Helper. Der wirft Pop immer auf für den denkenden Menschen, die aber Probleme des Denkens sind, nicht des Pop. Geisteswissenschaftlern und Schriftstellern geht ihr Protestpotenzial aus. Entweder sie klinken sich in den selbstkritischen Zweig der Naturwissenschaften ein, oder sie werden lamoyant und entwickeln sich so zu den letzten staats- und werteerhaltenden Kräften. Die Glaubwürdigkeit des Wortes schrumpft durch die, aber auch zusammen mit der Illusion ist er noch immer kritikfähig. The old writer couldn't write anymore because he had reached the end of words, the end of what can be done with words. And then, British we are, British we stay. How long can one hang on in Gibraltar? Digitalisierung heißt das Stichwort. Sowohl für den, dem der Text ausgeht, als auch für den unreflektierten, doch ganzheitlichen Enthusiasmus der Rap, Funk, Punk etc. Disco-Fans. Zwei Wirkungskräfte einer Entwicklung. Hier die unaufhaltsam scheinende Tendenz zur Dominanz des Musikalischen schlechthin. Dort der zur rezeptiven Lethargie führende Glaubwürdigkeitsschwund des Wortes. Die Kritik, das ist ein Hüsteln über einen perfekten Sound, ein Staubkörnchen auf Kompaktdiscs, den unzerstörbaren Einheiten gestauchter Redundanz. Allmächtig der binäre Chord. Als Trost, auch afrikanische Trommeln funken manchmal digital, ein elegantes Kommunikationssystem. Geschichten über weite Strecken. Sinne befreit aus ihrer vernünftigen Hierarchie, entregelt. Fragen. Antwort 1, das Hörspiel. Hallo. Mein Vater. Hallo. Beispiele für die illustrierende Funktion von Musik im Hörspiel, also quasi das Umblättern der Seiten, für die Leerseiten zwischen den Kapiteln, Musikfragmente oder kurze Stücke, die die Kapitel verbinden, Pausenmusiken gibt es ohne Zahl. Doch antworten sie kaum auf das zunehmende Schwinden überzeugender oder aber angenehm überredender Worte und Geschichten. Das heißt nicht, dass sie unwichtig wären. Doch ihre Funktion ist eine eindeutig dienende. Seien sie nun eigens für bestimmte Hörspielproduktionen komponiert oder einem schon vorhandenen Tonträger entnommen worden. Darüber hinaus jedoch versuchen Regisseure, Komponisten und Autoren seit den Anfängen des Radios in den 20er Jahren, den Begriff des Hörspiels... Hallo, Fräulein. ...des Spiels mit Hörformen... Erlkönig! ...ästhetisch gerecht zu werden. Ich verbitte mir das! Bitte. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Döner 42, 4... 4 mal 4 ist... 4. Stock, Spielwaren, Schuhwarenladen, Lebensmittelabteilung. Bitte, erlauben Sie mir doch... Und erlauben wir uns? Erlauben Sie mal! Wie ebenso dringend wie höflich... Hallo, Fräulein. mein Sohn. Aber Fräulein. Mein Sohn. Es ist zum Rasen werden. Kollege kommt gleich. Na Gott sei Dank. Hallo. Mein Vater. Hallo. Weekend heißt diese Collage aus dem Jahr 1929-30. Der Filmemacher Walter Ruttmann probierte für den Rundfunk das kurz zuvor erfundene Lichttonverfahren aus. Seine Technik mit Großaufnahmen, Totalen, Auf- und Abblenden, dem Film entlehnt, hat an Spannung bis heute kaum verloren. Schon für den 2 Jahre zuvor entstandenen Film Symphonie einer Großstadt, der als Vorlage diente, forderte Ruttmann straffste Organisation des Zeitlichen nach streng musikalischen Prinzipien. Diese formalistischen Prämissen, zynisch anmutend in einer Zeit erbitterter Klassenkämpfe, bescherten Ruttmann den Vorwurf, kein wahrer Dokumentarist zu sein, da er die Wirklichkeit nicht interpretieren würde. Heute jedoch werden die damals von inhaltlicher Lehre kündenden Ansätze durch veränderte Seh- und Hörgewohnheiten wieder aktuell. Immer wieder stellten und stellen sich Hörspielmacher die Frage, über welche Möglichkeiten Musik verfügt, um den Text zu stützen und hervorzuheben oder ihn zu konterkarieren, zu kontrapunktieren, das heißt, sein Pathos zu relativieren. Der es in sich hat. Peter Zwetkow komponierte ihn für das 1961 entstandene Hörspiel Ungeduld des Herzens nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Zweig. Gleich zu Beginn wird dieser Walzer vom Erzähler thematisiert, dann prescht er voran, erst Introduktion, Ausdruck allgemeiner Geselligkeit, extrovertiert und derb fast, greift er bald ins Innenleben des Protagonisten ein, wird zu seiner Freude und nun erst als Walzer erkenntlich, als emotionale Schwingung entsprechend den leichten Schritten der Tanzenden, als Champagnerglück. Dabei jedoch immer wieder kunstvoll zurückgenommen, um dem inneren Monolog der Hauptfigur und dem Erzähler Platz zu schaffen, die sich in der Berichterstattung abwechseln. Ihre Augen haben schon Ja gesagt, ehe er sich vor ihr verbeugt. Darf ich um diesen Walzer bitten, Fräulein Ilona? Er reicht ihr den Arm, fühlt wieder die kühle, weiche Haut, führt sie hinüber in den Salon. Alle Tische sind weggeräumt, die Sessel rings an die Wand gestellt. Ist die älteren und behutsameren Zuschauer und plaudern, wimmern schon 2 Paare, 3 Paare, 5 Paare über das spiegelglatte Parkett. Sie tanzen wunderbar, Baroness. Er tanzt wunderbar. Alles ist wunderbar. Er ist so glücklich wie seit Jahren nicht. Er wirbelt dahin, fliegt von einer zur anderen zu den 3, 4 Schönen, die ihm am besten gefallen, kehrt wieder zurück zu Ilona, der Nichte des Hauses, lacht und tanzt, wiegt sich und fliegt, dreht sich im Kreise und wirbelt. Stand die Zeit still oder verflog sie nur rascher? 10:30 schlägt eine Pendule. Und der Leutnant hört die kleinen silbernen Schläge zwischen 2 Tänzen. Und mit Schrecken fällt es ihm ein. Ich habe die Tochter des Hauses vergessen. Nur sie von all den jungen Damen um ihn herum hatte er völlig vergessen. Wie sah sie eigentlich aus? Unter den Tanzenden ist sie nicht. Würde er sie überhaupt wiedererkennen? Etwas Zartes, Fragiles, mit einem raschen, grauen Neugierblick. Im Salon ist sie nicht. Als Tochter des Hauses kann sie doch nicht weg. Da ist sie, im 3. Zimmer.

und Regieanweisungen für den Satz Speak Softly mutiert allmählich in viele verschiedene Vorstellungen darüber, was Hörspiel sein kann. Eine krähende Männerstimme, die sich an Schlafliedern versucht, übende Kinderstimmen, Kettenrasseln, Rascheln, Stöhnen, Schnarchen oder der soeben gehörte Dialog zwischen Wassertropfen auf unterschiedlich gespanntem Metall und einer summenden Stimme. Es entsteht der Eindruck, als sei dem Probieren keine Grenze gesetzt, sodass sich auch der Hörer an der Aufbruchstimmung beteiligen kann. Ich sage, das muss anonym bleiben. Dem destruktiven Charakter schwebt kein Bild vor. Er hat wenig Bedürfnisse und das wäre sein geringstes, zu wissen, was anstelle des Zerstörten tritt. Zunächst, für einen Augenblick zumindest, der leere Raum. Der Platz, wo das Ding gestanden, das Opfer gelebt hat. Es wird sich schon einer finden, der ihn braucht, ohne ihn einzunehmen. Dieser von Walter Benjamin formulierte Auf- und Abräumwille, im Free Jazz der 60er Jahre wurde er einmal als Ausdruck der Kaputtspielphase bezeichnet, läuft inzwischen ins Leere. Wichtiger für heutige Überlegungen mitten im Zerfallsprozess einer Epoche sind dann auch kommunikative Angebote oder Anknüpfungen an Erzählstrukturen. Anekdotische Musik nennt Luc Ferrari das akustische Bild eines erwachenden Fischerdorfes. Presqu'rien 1 bietet, da es fast nichts ist, Presqu'rien, neben dem verhaltenen, unaufdringlichen Rhythmus einzelner Hammerschläge, Raum für eigene Bilder und Stimmungen. Doch auch das akustische Gewirr, zum Beispiel ein Geflecht aus ineinander verschachtelten und übereinander gelagerten Volksmusikschnipseln, vermag meditative Stille zu stiften. Zwei Stimmen wiederholen beharrlich Wortfragmente, die sich allmählich verändern, erweitert werden. Hey. Ga, ma, nein. Lum, a, lum, a. Nein. Lum. A. Die Stimmen beharren stoisch auf der Behauptung der Lehre. Bis Myx von John Cage, ein buddhistisches Schlaflied. Oft stellten jedoch Experimente ihre Urmotivation, in einem einmaligen Akt die tradierte Form zu zerstören, bloß in Variationen selbstverliebt zur Schau. So erschöpften sie sich in der einmaligen Negation von Handlung. Ihre komplizierten gedanklichen Konzepte gerieten in Widerspruch zu dem, was hörbar war. Wer diese philosophischen Ouvertüren ernst nahm, dem entsinnlichten sie den auditiven Genuss, Negativfolgen von Programmmusik. Die Umkehrung Amerikas von Maurizio Kagel. Im Akt der Sprachdressur wird Gewalt deutlich, hörbar. Den Indianern wird die Sprache der Kolonisatoren eingetrichtert. Rückwärts gesprochen und wiederum rückwärts abgespielt, verbreiten die verkrüppelten Laute der Gequälten ohne die Spur von Sentimentalität Entsetzen. Die gespenstische Atmosphäre von Zwang und Folter. Macht! Macht! Macht! Los! Los! Los! Mach! Mach! Los! Macht! Los! Mach los! Mach los! Sag! Gott! Lapidarer Handlungsmuster wird die Dialektik der Aufklärung in Musik übersetzt, durchgeführt, werden Sätze variiert, mit akustischen Mitteln in ihre Bedeutungsvielfalt aufgefächert. Bis hin zum Hörspiel, das keiner Worte mehr bedarf. Kleine Geschichte der Zivilisation von Gerhard Rühm beginnt mit einzeln und ruhig, beinahe regelmäßig tropfenden, zwanglos zerstreuten und noch nicht einmal betont atonalen Akkorden. Nach langen Minuten wird im Hintergrund ein Auto angelassen, dann etwas näher, immer näher, bis der Verkehr fließt und schlimmer. Die Musik überlebt den Lärm. Ungerührt. Minutenlang. Die späte Moderne versucht sich im Konservieren. Bestimmte Werte und Traditionen sollen vor der Beliebigkeit gerettet werden, erhalten bleiben. Diese verdienstvollen Anstrengungen wirken jedoch rührend veraltet und immer ohnmächtiger. Technik bildet inzwischen die Superstruktur der Gesellschaft. Im Zeitalter seiner beliebigen Reproduzierbarkeit beginnt der Mensch überflüssig zu werden. Vor dieser Kulisse, an die wir uns allmählich und seltsam abwesend gewöhnen, wirken die ernsten, sich autonom dünkenden Experimente langweilig, aufgeplustert pathetisch oder antiquiert und noch in ihren schrillsten Momenten besinnlich, betulich. Klagelieder über verloren gegangene oder gerade verloren gehende Errungenschaften abendländischer Kultur. Einzelne Einfälle werden langatmig ausgewalzt. Formal siegt noch immer, obwohl die Epoche des künstlerischen Fragments schon vor 200 Jahren angebrochen sein soll, Kontinuität, der groß angelegte Entwurf. Nichts für ungeduldige Gemüter. Eklektiker werden interessant, Plagiatoren und Epigonen, die letztlich nie ans Projekt der Moderne geglaubt haben. Stattdessen immer wieder der Sehnsucht nach einer Überwindung der Schranken zwischen E- und U-Musik anheimfielen, die das Altern der neuen Musik und des neuen Hörspiels ahnungslos kommentieren und dazu beitragen, die Emanzipationsbewegung der Musik im Hörspiel von den Vorschriften der Avantgarde abzulösen. Vielleicht war ich auch unfreundlich, weil ich nicht Sie gesucht habe. Sondern? Sagen wir, ein Mann im Zylinder und eine Dame mit einem verwegenen Hütchen. Schade, dass ich es bin. Und dass es deswegen anmaßend klingt. Sagen Sie es trotzdem. Was man findet, ist das, was man gesucht hat. Eine Wahrheit wie ein durchlöcherter Sack. Man kann alles hineinpacken, weil es doch hindurchfällt. Das hat sie mit allen Wahrheiten gemeint. Vergessen Sie den Rum nicht. Eigentlich habe ich ein Wort gesucht. Ein bestimmtes Wort? Ein bestimmtes Wort. Wofür? Und auf der Straße? Warum nicht auf der Straße? Still, ich bin jetzt ganz nah dran. Ziemlich am Anfang muss ein A gewesen sein. Ich meine es jedenfalls, aber man kann sich so leicht täuschen. Ist es ein Wort, das Sie gehört haben? Es ist nicht ein Wort, es ist das Wort. Dann enthält es kein A. Meinen Sie? Es kommt mir aber so vor, es klang so wie, ja, wie Lacertis. Das kann nicht das Wort sein. Nein, das ist es nicht, aber so ähnlich könnte es gewesen sein. So ähnlich? Naja, komme ich nicht heran. Lacertis, doch, das war's, beinahe. Beinahe, jetzt haben Sie es ausgesprochen. Es ist der Sinn eines Wortes, ausgesprochen zu werden. Nein, und jetzt werden Sie das Richtige nicht mehr finden. Und es ist das Nächste. Obwohl es noch Nähere gibt. Was sage ich? Sie sind alle gleich weit davon entfernt. Kennen Sie es denn? Niemand kennt es. Das Jahr Lacertis von Günter Eich. Der Inszenierung dieses Textes aus dem Jahr 1954 hat Peter Michel Ladiges ganz aleatorisch Filmmusikkompositionen von Ennio Morricone unterlegt. Die Probe, was er alles aushält, überlebt der Text. Doch stimmt ja auch die Musik, weil sie alles schon enthält, allerdings nur als atmosphärische Andeutung. Sie speist den Hörer mit Ahnung ab, mit einem gehaltvoll scheinenden akustischen Nebel. Indem die Klänge das Klischee vom Abenteuer evozieren, reduziert auf reine Bewegungen, die die Entwicklung der Begriffe verschüttet, entfliehen der Sprache auch die Bilder. Sobald sie hochsteigen, werden sie vom expressiven Gestus der Musik aufgesogen. Die Genauigkeit des Eichschen Rätsels wird zum Rätsel an sich, zur atmosphärischen Hülle über Rätselhaftem schlechthin. Die Musik entkleidet das Geheimnis der Figuren und die Suche nach dem Namen ihrer Struktur, ihrer beschreibbaren Wirklichkeit. Das Unfassbare wird übersetzt in leere, weite Räume mit Punkten darin, die sich bewegen, rast und oft auch ratlos. Die in diesem mythischen Bild eingefassten lebensgeschichtlichen Erfahrungen bleiben notwendig so weitherzig, das heißt vage, dass jeder Hörer seine eigenen darin unterzubringen vermag. Ihm steht nicht länger ein fremder Text gegenüber, sondern seine eigene Geschichte. Musik an verwandelt das unaufhebbar unverständliche Schnurstracks seiner bequem fiktiven Autobiografie. Unser Narzissmus nimmt diesen Verlust an Differenzierung, an Vielschichtigkeit gern in Kauf. Bis auch die Sprachhaltungen selbst, Artikulation, Betonung und die Geräuschkulissen affiziert werden vom Western-Klischee. Einmal ist jeder dran. Überlegt euch gut, Leute, was ihr erreichen wollt. Und was ihr erreichen könnt! Hopkins, es bleibt dabei! Wir sind nicht gekommen, um uns einen neuen Tarif zu erbitten. Die Steuern sind abgeschafft. Es geht nichts über einen schönen Aberglauben. Bei euch hat sich eine Menge aufgestaut, das verstehe ich. Ihr hättet früher zu mir kommen sollen, aber jetzt treibt ihr das Spiel zu weit. Wir spielen nicht, Hopkins. Wenn die den Bauch voll Blei wollen, soll man es ihnen nicht abschlagen. Ich bin nicht gewohnt zu schlucken, was auf den Tisch kommt. Einmal fängt jeder an. Bernd Lau verwendet für seine Persiflage die nahezu komplette Versammlung der Western-Synchronstimmen sowie die Kompositionen von Morricone, um sie als Teil eines ritualisierten Ablaufs zu stigmatisieren. Im Film bildet die Entindividualisierung einen Teil des Bildreizes. Ohne die Simulation physischer Präsenz jedoch wirken die Stimmen eindimensional und stumpf, klingen alle gleich. Die Reduktion der Gewalt auf rhetorische Kämpfe und Verhandlungen, Solidaritätsübungen statt Macho-Western, verkleinert auch den imaginären Raum, den die Musik suggeriert, und damit die Spannung, bis der nackte Entmystifizierungsanspruch übrig bleibt und die Langeweile regiert. Überhaupt schrumpfen im besserwisserischen Rückblick, also unter der Prämisse heutiger Vergeblichkeit, aufklärerisch oder politisch gemeinte Inhalte meist in ästhetische Effekte zusammen. Nur selten ist es gelungen, die Aufbruchsstimmung der 60er Jahre und ihre gesellschaftliche Fundamentalkritik in formal-experimentellen Verfahren angemessen, also glaubhaft auszudrücken. Fünf Mann Menschen von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker zeigt Stationen einer durchschnittlichen Sozialisation. Ein Sohn! Ein schöner Sohn! Aha, aha, aha, aha, aha. Sprüche in Reimform stehen vor Collagen aus Musik und Chören. Formalisierte Einzelaussagen. Der Junge wird zum Mann, Filme regen an. Der Junge, der am Anfang noch wegläuft, wird erwachsen, passt seinen Schritt dem Rhythmus der Filmmusik an, dem Kodex hinterm Gangsterjargon, akzeptiert die Vorgaben lapidarer Gewalt auf den Tonspuren, die Okays, kommentiert die K.O.s, möchte die glitzernde Kulisse der Aufregung verheißenden Klänge nicht mehr missen. Der Junge wird zum Mann, Filme regen an. Unmittelbar darauf schlägt die Realität ökonomischer Zwänge zurück, desavouiert den Aufbruch ins Abenteuer. Der Berufsberater stimmt sein Lied an. In rasenden Sprechchören treibt die gesellschaftliche Instanz dem jungen Menschen seinen Freiheitsanspruch aus, zwingt ihn in die Rolle eines Knechts. Ja, ja, oh ja! Durch die Gewalt absatzloser Rede ohne Luft zu holen. Die Vorgaben prasseln nieder auf den, der angeblich die Wahl hat. Unwichtig, ob er alles versteht. Verbrauchen verbrauchte Zahnärzte, die von verbrauchten Klempnern verbraucht werden, die verbrauchte Platzanweiser verbrauchen, deren verbrauchte Dachdecker verbrauchte Dächer mit verbrauchten Weidmännern decken. Nur noch die Wirtschaft sagt, wer, wo, wann, wer wirklich gebraucht wird und wie lange obendrein. Und wie lange obendrein ist besonders wichtig, denn wir wollen ja nicht in 10 Jahren ein Heer von arbeitslosen Keramikern haben, eine Armee von Millionen arbeitslosen Psalmisten, einen Heuschreckenschwarm von arbeitslosen Messern und ein Tänzer und dann diese Millionen vielleicht umschulen müssen in eine Million Adler und eine Million Tierbändiger und eine Million Heerumacher und Kajütenjungen. Das Glied, Sinne, in einem gewissen Sinne sind wir nämlich das Glied, nämlich zwischen der Wirtschaft und denen, die Wirtschaft braucht, euch also, die Jungen, die nach uns, weißt denn, was willst? Rennfahrer. Meine Mutter hätte halt gern, wenn ich ein Priester werde, wird aber Ende ein Chemiker. Das gleiche wie mein Bruder, der Flieger ist schon gestorben. Wenn nicht, weil ich nämlich immer schon gern zeichnet habe, ein Grafiker. Was kann man denn heute schon werden? Ein Elektrotechniker halt. So ist recht. Wollen muss man können, damit man lernen kann, was man eigentlich will. Man muss, also will man auch. Man kann nicht anders, deshalb will man. Man will einfach, weil man will. Wollen. Darauf kommt's an. Kurze Sätze, teilweise wiederholt, werden unterschiedlichen Geschwindigkeiten ausgesetzt. Sprache als musikalisches Mittel. Einerseits radiophon, bezogen auf den Hörspielkanon, also fast zwangsläufig experimentell. Andererseits extrem zupackend, direkt, ohne die Spur von Esoterik. 5 Mann Menschen, das sind kleine Geschichten ohne Charaktere, vom Rhythmus erschaffene Typen. Ich wäre halt gern so ein Automechaniker, so ein Automechaniker, so ein Automechaniker, so ein Automechaniker, so ein Automechaniker, so ein Automechaniker, so ein Automechaniker. Heute ist er stumm, der Automechaniker ins B. Völkerverständigung ersetzt den gesellschaftspolitischen Protest. Die Zahl der 2- und mehrsprachigen Hörspiele wächst. Die Vielsprachigkeit der akustischen Kunst, eine Formulierung von Klaus Schöning, scheint das kritische Potenzial des Experiments endgültig ad acta zu legen. Jedoch, was ist Vielsprachigkeit anderes als Musik? 2 Extreme. Ein klassischer Text wird aufgedeckt, in Klang aufgefächert. Sprache als Vehikel einer atmosphärischen Deutung. Eine akustische Grundstimmung wandert durch viele verschiedene Räume, bereitet so ein Verständnis von Welt vor, das nicht mehr nur vom Wort für Wort Sinn der Sprache abhängig ist. Kleists Penthesilea, zweisprachig, von Carlo Quattucci. Was ist das? Si muove. Adesso bisogna. Adesso bisogna. Jetzt geht's. Poi, uomini. Via, via. Via, via. Fort von hier. E tu? Presto, nasconditi dietro questa quercia. Tenete vaga il tuo spirito battendo le ali indietro. Vieni, tieniti qui al mio petto. Dove sono? Dove sono? Bin ich? Die akustische Vielfalt angedeuteter Räume reproduziert die Ambivalenz zwischen Trance und partisanenhaftem Denken. Die Zweisprachigkeit gilt dem Unterschied zweier Welten, dem Kontrast von Getrenntem und Begegnung. Für sich und isoliert sprechen sowohl die Griechen als auch die kaukasischen Amazonen Deutsch, sich begegnend Italienisch. Das andere Extrem. Verzicht aufs Wort wie auf Geschichte. Vielsprachigkeit der Geräusche, ihr internationaler Code. London wird hörbar nicht als Metropolis, sondern als Nekropolis. Finster, das Leben unter der Erde. Die Klänge martialisch oder gespenstisch verhallend. Der bedrohlich apokalyptische Eindruck wird verstärkt durch die konzentrierte, basslastige Kraft eines monolithischen Monoverfahrens. Geräusche der Oberwelt dringen nur verzerrt ins unterirdische Abseits. So auch die Glocken. Kunstvoll verfremdet. Komponiert. Radioville von Barry Bermanche. Doch das Wort ist alt, vollgesogen mit Sinn, mit Andeutungen über unsere Herkunft, die Entstehung der Welt, der Erde und den Kampf der Geschlechter. Warten auf ein Wunder. Teile eines Romans Marlena von Ingeborg Bachmann, ausgewählt, zusammengesetzt und in Musik überführt von Patricia Jünger. Mit sonorer Stimme preist der Mann vor dem Hintergrund orientalisch anmutender Musik, hochgestimmte Trommeln und Bassklarinette, die körperlichen Vorzüge einer Frau. Doch sollte sie sich verweigern? Der schwingende Rhythmus bricht ab, die Drohung gibt sich militärisch, zu Snare, Drum und Wirbeln, dann die Ballade wird zum Muritat. Danach spricht die Frau. Ihre Stimme wurde vom Leiden entschlackt. Vielleicht gehört sie einer Hausfrau. Ich sage ja nur, dass das Unglück der Frauen ein besonders unvermeidliches und ganz und gar unnützes ist. Vergleichen kann man ja nicht. Und über das allgemeine Unglück, das alle Menschen so schwer trifft, wollten wir ja heute nicht sprechen. Es liegt natürlich daran, dass die Männer nicht normal sind. Aber an ihre Verirrungen, ihre phänomenale Instinktlosigkeit, hat man sich schon dermaßen gewöhnt, dass man sich das Krankheitsbild in seinem ganzen Ausmaß gar nicht mehr vor Augen halten kann. Dunkle wie schrille Klänge kommentieren den Schrecken ihrer Thesen, die sie wie abwesend besinnungslos vor sich hinspricht. Ihr konzilianter Ton, gepaart mit einem kleinen Lächeln, transportiert die Unerbittlichkeit ihrer Beobachtungen. Chromatisch schwellende und unentwegt neu ansetzende Streicherlinien wie Bienenschwärme. Die Welt könnte einstürzen. Sie würde einfach und bestimmt weiterreden. So entsteht ein Gedankenraum, der das Gesagte unbegrenzt ermächtigt. Und der Mann wiederholt seinen Text. Inzwischen sind seine fletschenden Zähne schon sichtbar, bevor er die Drohung ausspricht. Guten Morgen! Du Schöne! Steig auf den Apfelschimmel! Reite Galopp. Ich warte auf dich im Wald. Zu hören war, das Hörspiel verfügt über ein breites Spektrum an avancierten, selbstständigen Kompositionen, die dem Textgebilde zumindest gleichberechtigt gegenüberstehen, wenn sie es nicht gar dominieren. Wichtige Ausnahmen, die den Vorwurf der Lethargie und des Anachronismus vordergründig Lügen strafen. Dennoch, das Hörspiel wehrt sich noch immer, inzwischen allerdings ziemlich hilflos gegen den wachsenden Einfluss musikalischer Formen. Nur mit ihrer Hilfe jedoch wird es überleben können. Die Trägheit der Stimme zum Beispiel, selten berücksichtigt oder reflektiert. Obwohl sich ihr Ausdruckspotenzial aus den Anforderungen der Vergangenheit speist. Unfähig der Anpassung an den Duktus der Gegenwart reagiert sie historisch fast immer verspätet. Die Verflüchtigung der Sinnebene ignoriert sie noch immer. Und der Rhythmus. Seine Kriterien könnten die Schwerfälligkeit der Stimme kompensieren helfen. Doch diese Potenziale werden kaum genutzt. Das Menetekel für diese Versäumnisse klingt von weit her aus dem Weltenraum. In seinem Hörspiel Lichtenberg hatte Walter Benjamin die Redezeit der Mondbewohner als die beschränkteste bezeichnet, da sie sich vom Schweigen der anderen ernähren müssten. Und eines der drei Geräte, die sie zur Erforschung der Erde verwenden, heißt Parlamonium und übersetzt die oft lästige Menschenrede in Musik. Von der Avantgarde abgeleitete Ästhetik beharrt weiterhin auf dem Impetus der Aufklärung, Licht ins Dunkel zu bringen. Dabei ist doch alles taghell ausgeleuchtet. Trotzdem blickt keiner mehr durch. Frage, was nun? Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Es singt so gern den Babysitter Boogie Woogie Song und er geht Boogie. Man hört, dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bind, da macht es... Antwort 2. Die Musik. Doch wenn mal so ein Baby dir und mir gehört, werd ich es sein, der täglich spazieren fährt. Dann sing ich mit dem Babylein den Babysitter-Song und er geht Boogie. Wenn selbst in der verstaubten Schlagermusik des finsteren Wirtschaftswunders schon Babys mitsingen dürfen, also O-Töne verwendet werden. Inzwischen wirbt eine Neufassung des Babysitter Boogie für Pampers. Dann scheint es dringend geboten, diese anonyme Mitarbeiterin des Hörspiels namens U-Musik und Grenzbereiche erst einmal vorzustellen und danach zu würdigen. Rain is wet. And sugar is sweet. Clap your hands. And stomp your feet. Everybody. Everybody knows when love calls, you gotta go. Welcome to the new power generation. The reason why my voice is so clear is there's no smack in my brain. Clap your hands and stamp your feet. Das soll die Antwort der Musik sein. Banalitäten des Konzertalltags. Doch hier schreit das niemand anfeuernd heraus, in die Masse der Fans hinein. Ganz verhalten wird der Satz gesprochen. Dennoch kündigt sich durch die Entwicklung der Geräuschcollage im Hintergrund die Spannung, das Konzertfieber schon an, projiziert sie das Losgehen ins Ohr. Im Kichern, Glucksen, Lachen, dass der Aufforderung, in die Hände zu klatschen, folgt, ist der Rhythmus schon präsent. Eine Behauptung, die erst später ihre akustische Einlösung erfährt. Die Musik von Prince, dem Meister des Amalgams und der Verkleidungen, ist durchsetzt mit kleinen, fitzeligen Hörspielen. Von Aussagevielfalt jedoch kann bei den meisten Geräuschmixturen, insbesondere innerhalb der Diskomusik, kaum die Rede sein. Oft finden sie nämlich bloß als Ouvertüren oder als Verzierung von Ausblendungen Verwendung. Doch bieten sie einen Standard der Materialbeherrschung, hinter dem das durchschnittliche Niveau konventionell geprägter Hörspiele weit zurückbleibt. Relevant werden diese Collagen als Kompilationen, als Fächer unverbindlicher Angebote, jenseits musikalisch-inhaltlicher Stringenz. Am Anfang jedoch war das Wort der Musik, steht die rein orchestrale Lösung fürs Nebeneinander, des Unverbundenen, also die Simulation. Während Schönberg 1907 noch über der verklärten Nacht sitzt, Musik aus dem Bauch eines untergehenden Schiffes, also die Romantik bis zur Neige auskostet, kreiert der Bankkaufmann Charles Ives durch orchestrale Überlagerung zweier Ebenen sehr subtil die unwiderrufliche atmosphärische Ahnung diverser Großstadtszenen und Situationen. Zeitungsjungen, Straßensänger, das nahegelegene Casino. In den Streichern hingegen, Ausgangs- und Endpunkt der Komposition, versammeln sich Dunkelheit, das Schweigen des Parks und die Einsamkeit des Spaziergängers. Central Park in the dark. Die Welt der Maschinen. Der künstlerische Zugriff auf die zu Beginn dieses Jahrhunderts abrupt, gewaltsam und erschreckend schnell veränderte Geräuschkulisse. Die Auseinandersetzung mit der nicht nur offensichtlichen, sondern zunehmend auch überall zu hörenden Herrschaft industrieller Technik ist direkt und unmittelbar. Somit allerdings auch hilflos und zum sofortigen Verzehr bestimmt, das heißt vom Gebrauchswert des Gags. Luigi Russolo, der futuristischen Bewegung um Marinetti zugehörig, entwickelte diverse elektrische Geräuschinstrumente, die sogenannten Intonarumori. Wie ein brüllender Löwe bricht das lärmende Instrument ein in den verstaubten Salon aus dem 19. Jahrhundert. Strukturell bleibt die romantische Tradition jedoch nahezu ungebrochen. Der innovative Aspekt beschränkt sich auf die rein äußerliche Attacke des hehren Musikguts. Ein anderer akustischer Bombenleger des guten Geschmacks, Edgar Varese, favorisierte Sirenen und Autokupplung, heulende Alarmsignale. Verhandelt wird fast immer der akustische Alltag, einmal abgesehen von original aufgenommenen Nachtigallen bei Respighi oder dem elektrischen Instrument Ond Martenot bei Messiaen. Nun weist dieser Naturalismus natürlich von Anfang an erschreckend fatalistische Züge auf. Der Zustand der Welt wird, mehr oder weniger spielerisch, kommentarlos abgebildet. Die Bilder der Klänge behaupten, damit müssen wir uns abfinden. Auch bei Satie bleibt die Verwendung von Geräuschen eklektisch und bizarr. Allerdings parodiert er als einziger den Fortschritt. Bis hin zur melancholischen Trauer, wenn melodiöse Sentimentalität auf den harten Klang der Schreibmaschine trifft, ein Symbol des Industriezeitalters. Notiert hier jemand kaltblütig und ungerührt die Stimmung? Oder soll das Bild eines verlorenen, scheiternden Schriftstellers entstehen, der sich schließlich, Schüsse folgen auf das klappernde Tasten, umbringt? Ideologischen Gefechte, weder in der Musik noch in Worten. Nur die lose, kommentierte Aufeinanderfolge akustischer Zitate. Ein Reigen. Die naturalistische Schau naturalistischer Grenzüberschreitungen zwischen E und U. Zwischen Geräusch und Musik, zwischen Musik und Hörspiel. Und die strengen Verweigerer, die Arbeiter an der Dialektik? Auch sie verdrängen schon lange die existenzielle Angst, das Urphänomen ihrer Musik. Dennoch halten die meisten am Wahrheits- wie Autonomieanspruch der Kunst fest. So werden ihre Werke immer hilfloser oder bescheidener. Zunehmend entgleitet ihnen nämlich ihr ehemaliger Maßstab, der Grad der Unfreiheit, an der sich ihre Ernsthaftigkeit früher abarbeiten konnte. Die wahre Kunst verliert ihr Terrain. Sie wird genötigt, sich einer auch die Lebenskultur umfassenden Bewegung anzuschließen. Dieser Prozess soll die heutige Beliebigkeit in eine chimärische Klimax des künstlerischen Ausdrucksreichtums überführen. Die Ekstase des schönen Scheins als grandioses Tableau der Überhöhungen, Verfremdungen, Stilisierungen. Kunstwerke widersprechen sich nicht mehr. Thank you. Stimmungen, die schnell wechseln. Die wirken, als seien sie, bevor überhaupt deutlich geworden, schon vergangen. Thema Weltuntergang. Ein einfaches Kinderlied überlebt. Stoisch schreitet die gestopfte Trompete von Miles Davis über die Trümmer hinweg, melancholisch und gleichgültig. Spurenlos der kritische Impuls. Charmante bis zynische Gesten der Selbstbehauptung. Musikalisches Überlebenstraining. Aussage unwichtig. Die heitere, sinnenfreundliche bis ekstatische Musik verliert ihre Naivität, ist verzaubert worden durch Technik. Ihre Illusion, heute noch Geschichten erzählen zu können, verliert sich in Andeutung. Dagegen selbst die lautmalerischen Stimmungsbilder und psychedelischen Klänge der frühen Pink Floyd verbanden sich noch zu stimmigen musikalischen Essays. Ende der 60er Jahre erholte sich die Rockmusik von ihren Erfolgen. Die gesellschaftliche Stimmung ließ den Anpassungsdruck, der auch auf der sogenannten Protestmusik lastete, kurzzeitig vergessen und erlaubte Experimente, das Spiel mit technischen Möglichkeiten. Wille zur Naturbeherrschung. Zu Beginn die ungetrübte Naturidylle, ein kitschiges Poem, endlos wirkend. Dann die Angst, der Mensch wird gewalttätig, tötet eine Fliege. Die Stimmung schlägt um, wird unheimlich. Die Natur rächt sich, ungebärdig, wild, schwillt an zum Urwald, dazwischen der stöhnende, nun geknechtete Killer. Noch denkt die Musik hinaus über sich selbst an Außermusikalisches. Noch ist der Wille, mitzuwirken an gesellschaftlicher Veränderung, unüberhörbar. Eine andere einfache Geschichte zum Thema Zivilisationskritik. Blechbläser, Kakophonie, sich steigernder Verkehrslärm, Autohupen im Presslufthammer. Bis zum Überdruss. Progress, so der Titel, fragt die Gruppe Chicago. Dann wird die Zivilisation einfach das Klo hinuntergespült. Der Täter wäscht sich die Hände.